reiset mit viel schönen Reden. Ihrer Länder wird uns all, ihrer Länder wird uns all. Saßen viele deutsche Fürsten, saßen viele deutsche Fürsten. Einst zu Worms im Kaisersaal, einst zu Worms im Kaisersaal. Herrlich sprach der Fürst von Sachsen, ist mein Land und seine Macht, ist mein Land und seine Macht. Silberhegen seine Berge, Silberhegen seine Berge. Wohl in manchem tiefen Schacht, wohl in manchem tiefen Schacht. Seht mein Land in üppiger Fülle, sprach der Kurfürst von dem Rhein, sprach der Kurfürst von dem Rhein. Goldne Saaten in den Tälern, goldne Saaten in den Tälern. Auf den Bergen edlen Wein, auf den Bergen edlen Wein. Große Städte, reiche Klöster, Ludwig Herr zu Bayern sprach, Ludwig Herr zu Bayern sprach. Schaffen das mein Land den Neuen, schaffen das mein Land den Neuen. Wohl nicht steht an Schätzen nach, wohl nicht steht an Schätzen nach. Eberhard, der mit dem Barte, Württembergs geliebter Herr, Württembergs geliebter Herr. Sprach mein Land hat kleine Städte, sprach mein Land hat kleine Städte. Trägt nicht Berge silberschwer, trägt nicht Berge silberschwer. Doch ein Kleinod hält's verborgen, das sind Wälder noch so groß, das sind Wälder noch so groß. Ich mein Haupt kann kühnlich legen, ich mein Haupt kann kühnlich legen. Jedem Untertan im Schoß, jedem Untertan im Schoß. Und es rief der Herr von Sachsen, der von Bayern, der vom Rhein, der von Bayern, der vom Rhein. Graf im Bad, ihr seid der Reichste, Graf im Bad, ihr seid der Reichste. Euer Land trägt Edelstein, euer Land.